Kind an der Mutterhand in Blüten und Blumen gesessen. Grüß Gott dich, du Heimat, du herrliches Land, Herz Deutschlands, mein blühendes Hessen. Vom Main bis zur Weser, zur Werra und Lahn, ein Land voller duftiger Matten. Dort glänzen die Städte im linzigen Plan, an Städten tapferer Karten. Dort stand meine Wiege am Fulda-Strand, dort habe die Welt ich vergessen. Wenn an der Berge fern zeigendem Rand ich trunken im Blickes gesessen. Den Burgen und Schlössern mein sehnlicher Gruß, den Höhen im Morgenrot strahle, den Städten und Dörfern vor meinem Fuß, den silbernen Flüssen im Tale. Grüß Gott, wo ich einst an der Mutterhand in Blüten und Blumen gesessen. Grüß Gott dich, du Heimat, du herrliches Land, das Deutschland, mein blühendes Hessen. Grüß Gott dich, du Heimat, du herrliches Land, Herz Deutschlands, mein blühendes Hessen.